Im Jahre 1910 erschütterte eine Explosion die Lawson-Mine in Black Diamond, Kalifornien. Flammen schlugen aus dem Mineneingang, 2,5 Meter lange Balken wurden mehrere hundert Meter aus dem Schacht geschleudert. 12 Bergleute kamen ums Leben, allesamt Einwanderer. Die Familien der Iren und anderer Nationalitäten erhielten $1,200 für ihre verlorenen Angehörigen, die Italiener bekamen $150. Dennoch kamen sie, angezogen von Amerikas Verheißungen, und versteckt in vielen Planwägen und Zügen saßen ein oder zwei Männer, die den Bacillus der Black Hand mitführten. Um 1906 schien der Bund überall zu sein. Bomben zerstörten Wohnhäuser in St. Louis. Mit Stichwunden übersäte Italienerleichen wurden auf den Hängen nahe der Kohlebergwerke in den Appalachen gefunden. In Detroit verschwanden Kinder auf Nimmerwiedersehen. Familien in Los Angeles gaben ihre Geschäfte auf und flohen auf Dampfern zurück nach Italien. Im Oktober 1906 spazierte ein Gangster der Black Hand einfach in eine Wohnung in Connecticut, wo Giuseppe Vazzanini gerade zu Abend aß, setzte ihm eine Pistole auf die Brust und drückte ab. In der Bergarbeiterstadt Wallston in Pennsylvania kam es zu blutigen Schießereien zwischen Sympathisanten des Bundes und italienischen Einheimischen, bei denen 3 Menschen ums Leben kamen und 12 schwer verletzt wurden. In einem anderen Ort warf jemand von der Black Hand eine Stange Dynamit in die Hütte einiger Bergleute, die nach Ansicht des Bundes mit der Polizei geredet hatten. 3 Männer wurden in Stücke gerissen. Der Gouverneur von Pennsylvania, Samuel W. Pennypacker, war angesichts dieses Chaos so besorgt, dass er die Staatspolizei anforderte, zum 3. Mal innerhalb einer Woche. Die Mordlust der Black Hand, stellte eine Zeitung fest, zeigt sich inzwischen überall im Staat. Festgenommene Mitglieder des Bundes verhöhnten die Beamten und erklärten, der Bund sei so stark, dass man ihn unmöglich zerschlagen könne und würde früher oder später das gesamte Land beherrschen. In Westchester County, New York, wurden Arbeiter erschossen, erstochen und totgeschlagen. Die örtlichen Sheriffs bewaffneten deshalb Trupps, die mit dem Befehl durchs Land zogen, jeden Desperado, der Arbeiter belästigte, zu töten. Massenmord im Umland, schrieb in jenem August die Times. Italiener fliehen in überfüllten Zügen vor der Black Hand. Viele verloren vor Angst den Kopf. Eine Frau in Chicago erstach einen italienischen Detective, der eine Geldübergabe der Black Hand observierte, weil sie ihn für den Eintreiber hielt. Ein Mann in Pennsylvania schoss einen anderen Mann an, der just in dem Moment an ihm vorbeirannte, als er jemanden von der Black Hand erwartete. In Wahrheit war das Opfer nur ein unschuldiger Passant, der eine Straßenbahn erwischen wollte. Spätestens im Frühjahr 1906 war mehr als offensichtlich, dass Petrosinos Warnung, Nicht-Italiener würden bald ebenfalls der Black Hand zum Opfer fallen, sich rasch bewahrheitete. Briefe waren in entlegensten Ortschaften und Städten aufgetaucht, in denen man die Black Hand zuvor nur aus der Zeitung gekannt hatte. Manche davon waren nicht einmal auf Italienisch oder Englisch verfasst. Es gab welche auf Deutsch und Griechisch, unterzeichnet mit Mavrucheri, der wörtlichen Übersetzung von Schwarze Hand, auf Jiddisch und Hebräisch und etwas später sogar ein Schreiben auf Latein. Und nicht nur Arbeiter erhielten diese Drohungen. Mit der geografischen Ausbreitung der Black Hand wuchs auch ihr Appetit und sie nahm die Reichen und Mächtigen ins Visier.